18 Uhr heute ist, tja, April, der 17. sogar, und ich sage herzlich willkommen hier zu Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik, Reise ins Elektroland auf radiotalentfabrik.de. Ich habe heute eine ganz besondere Sendung für euch vorbereitet. Nicht nur ich, also wir haben heute einen Gast, einen Gast hier, und zwar den Toni Latenz. Wir haben es ja schon angekündigt bei uns auf allen möglichen Foren, Seiten im Internet. Heute ist Toni Tigerblut Latenz am Start mit einem Mix, circa eine Stunde und ein bisschen drüber hinaus. Wir werden nachher natürlich noch mit ihm persönlich sprechen, er wird uns im Studio anrufen, beziehungsweise ich werde ihn anrufen, und dann kann er uns noch ein paar Sachen dazu erzählen. Ja, sind wir mal gespannt. Also ich habe schon mal reingehört gestern und ich kann sagen, es wird auf jeden Fall richtig fett. So viel sei schon mal versprochen. Ja, wo ich gerade auch Facebook erwähnt habe, wenn ihr auch bei Facebook seid und euch gefällt diese Sendung, dann könnt ihr uns followen, nennt man das, glaube ich, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall eine Seite bei Facebook, müsst ihr einfach eingeben oben in der Suchleiste Romakanski, und dann werdet ihr auch schon direkt zu dieser Seite geführt. Dort einfach den Gefällt mir-Button klicken und ihr kriegt alle Info rund um die Sendung, über Gastauftritte oder Playlists etc. Also, ja, kann sich lohnen. Im Moment hört ihr VW oder VW Love the Night Air. Ist auch irgendwo aus dem Internet rausgekramt worden von meinerseits, von meiner bescheidenen Person. Danach gibt es The Satori Group mit Honey Trap, und ja, dann würde ich sagen, danach noch Scheibe mit Ghetto Hoover, und da schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir so um circa 20 nach 6 mit dem Mixtape anfangen. Genau, so um diese Richtung könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Yeah. Thank you. Trap. Das war jetzt übrigens die Stiggy Weaver Mix, also eine andere Version. Da gibt es noch eine mit mehr Gesang drin. Mehr Gesang ist gut, da war ja gar kein Gesang dabei. Ja, habe ich auch, glaube ich, schon mal gespielt in einer meiner Sendungen. Wir machen jetzt auch gleich weiter mit Scheibe und Ghetto Woofer aus dem Label Tools. Und danach gibt es die Premiere. Danach werde ich versuchen, den Herrn Latenz telefonisch zu erreichen. Mal gespannt, ob das klappt. Also wissen nicht, wie das mit der Übertragung ist, ob ihr ihn richtig gut hört. Ich gehe mal davon aus schon. Wir testen es einfach mal. Jetzt kommt erstmal Scheibe und Ghetto Woofer. So, das war also Scheibe mit Ghetto Woofer. Ziemlich fetter Track von Tools. Sehr interessantes Label. Ja, und jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir den guten Toni rankriegen. Moment. Da klingelt es schon mal. Ja, hallo Toni, hier ist Kamur. Schön, mal gucken, ob wir dich richtig reinkriegen. Ja, hört man mich, hallo? Ja, ich denke mal, man hört dich, mich wahrscheinlich ein bisschen lauter. Ja, wir wollen ja heute, wir wollen ja heute ein Mixtape von dir, das du extra vorbereitet hast, spielen. Willst du mal was dazu sagen? Ja, also ich habe mal die Archive von Schallnet Label so ein bisschen durchforstet, bin da in bis tief in die Katakomben vorgedrungen und habe, glaube ich, auch ein paar Tracks gefunden, die man wohl bisher noch nicht so oft gehört hat wie vielleicht andere Sachen. Daher wird es wohl ganz interessant und die ganzen Sachen könnt ihr auch völlig legal umsonst runterladen auf schall-netlabel.com, die meisten davon jedenfalls. Und ich glaube, Ralf, ich schicke dir noch die Playlist, die können wir nachher in der Gruppe posten. Das wäre super. Ja, genau. Genau, schick mir auf jeden Fall nochmal die Playlist. Dazu möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, wir werden die auch bei Romakanskis Wundervoller Welt der elektronischen Musik auf unserer Facebook-Seite posten. Habe ich ja vorhin schon mal Werbung gemacht, also einfach Romakanski suchen bei Facebook und dann gefällt mir klicken. Ja, dann würde ich auch sagen, Toni, lassen wir jetzt Anthony Nicholson hier Voodoo Jazz Rapture noch durchlaufen und dann können wir eigentlich schon anfangen mit deinem The Lost Tape Mix, ne? So nennt sich das ja, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, The Lost Tapes, eben weil es ja oft ungehörte Tracks sind und ja, ich wünsche allen viel Spaß. Ja, wunderbar, dann bedanke ich mich, wir telefonieren nachher nochmal, nach dem Mix würde ich sagen. Und danke, dass du so freudig ans Telefon gegangen bist und bis nachher dann, ja? Alles klar, bis später. So, lieb. Ciao. So, liebe Leute, also ich hoffe, das hat jetzt, ihr habt alles verstanden, falls es mit der Technikübertragung nicht so geklappt hat. Also er hat einen Mix mit einigen, also alles von Schall Netlabel, von dem tollen Netlabel, wo ich auch schon, ist ja schon fast Bestandteil unserer Sendung, schall-netlabel.com. Und da hat er also einen Mix rausgebastelt mit auch einigen Tracks, die weniger bekannt sind. Denke, das wird richtig fett. Ja. Genau, dann bin ich jetzt erstmal wieder raus aus dem Geschehen und ihr hört mich dann nach Toni Latenz Mix wieder. gerade gehört, dass ich sehr gut zu verstehen war. Toni Latenz war ein bisschen leise. Das heißt, nach seinem Mix werden wir dann das anders machen, sodass es ein bisschen näher dran wird. Dann werde ich dann besser verstehen. Hier geht es jetzt noch eine Minute circa weiter mit Anthony Nicholson's Voodoo Jazz Rapture. Und dann geht's auch schon gleich los mit The Lost Tape Mix. Ja, so passiert das, wenn man aufgeregt ist und eine Premiere hat. Dann macht man so manch einen technischen Fehler. Ist aber nicht schlimm. Wir sind ja bei radio-talentfabrik.de. Da darf das passieren, denn da wird geübt. Und wir werden ja auch immer besser. Jetzt kann ich es endlich sagen. Jetzt geht es gleich los. Und ich bin auch sehr aufgeregt. Hoffe, dass es euch gefällt. Und bei Wohlgefallen kann man das auf jeden Fall gerne mal wiederholen. Ich sehe das sehr positiv. Ja, dann schnallt euch an und ich wünsche euch viel Spaß bei der Reise ins Schalluniversum und mit unserem Pilot Toni Tigerblut Latenz.

I'm afraid. Faces. Little sunspots and sand. Warm and salt liquid surrounding me. Can't breathe but feel alive. Ja, Techno Citizens, das war jetzt der derbe Mix von Tony Lantens, genannt The Lost Tapes Mix, 100% Schall-Netlabel-Musik. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich fand es auf jeden Fall fett. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir den Tony nochmal erreichen können. Technik läuft. Mal schauen. Latenz? Ja, schönen guten Tag, Herr Latenz. Hier ist der Herr Romakanski. Danke für den wunderbaren Mix, den Sie uns präsentiert haben. Hat sich fett angehört. Ja, schön. Freut mich, wenn es gefallen hat. Möchtest du vielleicht noch was sagen? So zwei Sätze? Leute grüßen eventuell? Ja, zwei, drei Sätze vielleicht. Also ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, der zugehört hat. Ich habe versucht, ein paar unbekanntere Tracks von Schall rauszusuchen. Ich denke, das ist mir auch gelungen. Auf jeden Fall. Ein Track war nicht von Schall übrigens, also nicht auf Schall veröffentlicht, und das ist der vorletzte, nämlich, das ist eine Produktion von mir. Aqua heißt der Titel und der ist erschienen auf Entropy Records. Steht aber auch alles in der Playlist, habe ich euch gepostet. Ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin jetzt mit Kamur und ja. Ich grüße meinen Bart übrigens noch, weil den lasse ich mir jetzt wachsen. Ja, echte Männer tragen Bart, Bärte. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Wäre es denn möglich, dass du eventuell in 4 Wochen oder so nochmal uns mit so einem wunderbaren Mix beglückst? Ja, sicher. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Kriegen wir hin. Ja, wunderbar, Toni. Dann heißt es von hier aus erstmal nochmal Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Ist auch toll, dich mal live in der Sendung zu haben, denn wie gesagt, du bist ja schon ein bisschen Bestandteil unserer Reise ins Elektroland mit deinem Label Schall. Freut mich immer. Ja klar, gute Musik hat auch immer einen Platz bei uns. Danke dafür nochmal. Wir machen jetzt hier weiter. Wir telefonieren oder chatten später nochmal, Toni. Alles klar. Okay, dann. Grüße in die Hauptstadt und viel Spaß weiterhin. Genau, schöne Grüße an die Saar. Ja, werde ich ausrichten. Alles klar, bis denn dann. Ja, liebe Leute, das habt ihr jetzt mitgekriegt. Also Toni ist auf jeden Fall willig, nochmal bei uns einen Mix zu machen. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem üblichen Programm. Wir haben ja noch eine halbe Stunde und unsere Reise ins Elektroland ist noch lange nicht vorbei. Jetzt gibt es erstmal Calibre, Take It Back, und danach kommt LTJ Booker mit Horizon. Oh, und ein paar Tracks haben wir noch. Also lehnt euch zurück und genießt noch die letzte halbe Stunde hier auf radio-talentfabrik.de und Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. We'll be right back. a new beginning. The horizon leans forward, offering you space to place new steps of change. Ach, Zeit, was rinnst du uns doch so schnell durch unsere Finger? Das war's schon wieder, liebe Zuhörer, liebe Freunde der guten elektronischen Musik. Wir sind am Ende angekommen unserer zweistündigen Reise durchs Elektroland. Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik ist für heute sozusagen Geschichte. Ich möchte noch einmal auf unsere Facebook-Seite hinweisen. Also, wenn ihr da noch nicht geklickt habt, besucht uns auf Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Einfach Romakanski eingeben oben bei der Suche in Facebook und gefällt mir klicken und schon werdet ihr immer topstens informiert. Ja, ich persönlich bedanke mich nochmal ganz explizit bei Toni, Tigerblut Latenz, Grüße an deinen Bart, ich hoffe er wächst und gedeiht. Bedanke mich auch bei den zahllosen Zuhörern, danke, dass ihr mir immer wieder die Treue haltet und ja, ich hoffe es hat euch gefallen, ich gehe mal davon aus, dass es euch gefallen hat. Was bleibt noch zu sagen? Am Freitag gibt es wieder hier das Freitagscocktail auf radio-talentfabrik.de. Da könnt ihr dann den Marten zuhören. Ja, lohnt sich immer mal reinzuhören. Ansonsten mich könnt ihr wieder am Dienstag ab 18 Uhr an selber Stelle antreffen. Mal gespannt, wie ich diese Sendung heute noch toppen will. Wird immer schwieriger, aber das ist auch ein Ansporn, den muss man einfach, da muss man einfach mitmachen. Ansonsten drücke ich dann den Bayern noch die Daumen, dass sie heute gegen Mailand zu Hause gewinnen. Nee, Quatsch, Madrid, egal, Hauptsache Italien. Damit sie ins Finale kommen, ja. Noch irgendwas, namentlich irgendjemanden grüßen. Matti, war toll, dass du auch zugehört hast. Kriegst natürlich auf jeden Fall noch einen Link zu der ganzen Geschichte. Wir werden es natürlich wieder hochladen und dann euch via Link zur Verfügung stellen, dass ihr euch das downloaden könnt und im Auto hören könnt oder zu Hause oder wo auch immer, wenn ihr Lust habt auf gute elektronische Musik. Und im Radio läuft ja manchmal echt nichts Gutes. Ja, so viel dazu. Bin froh, dass das alles geklappt hat. Waren ja heute zwei Premieren an Mix. Das hatte ich noch nicht. Und dann das mit dem Telefon war ja auch ganz neu. Hat auch hoffentlich gut geklappt. Werde mir das nachher nochmal anhören. Ich bin dann raus. Bin noch eingeladen zum Pfeffi trinken bei Freunden. Muss jetzt noch mit der Tram fahren. Währenddessen höre ich mir dann mal das hier an, was ich hier fabriziert habe mit dem Toni. Ja, so viel zu mir und ich bin dann raus. Wünsche euch alles Gute, eine schöne Woche und bis demnächst, wenn es wieder heißt Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik und Reise ins Elektroland hier auf radiotalentfabrik.de. Schön, dass ihr immer wieder da seid. Ja, und ganz kurz noch erwähnt, wenn ihr mich besuchen wollt auf meiner Homepage, dann einfach kamur.de und schon seid ihr in Kamurs Gedankenwelt. So viel dazu. Aber jetzt bin ich raus und wünsche euch eine wunderbare Woche.